Kennt ihr auch diese Tage, an denen man am besten im Bett geblieben wäre? Ich jedenfalls kann davon ein Liedchen singen. Sean ist übrigens mein Name. Sean McKenzie. Der Wecker, den ihr da gerade gehört habt, ist der meine. Und was da so jammervoll beim Aufstehen klingt, bin tatsächlich ich. Warum ich euch das erzähle? Nun, schließlich handelt es sich hierbei um meinen Reisebericht. Und irgendwo muss die Geschichte nun mal beginnen. Und egal wie bescheiden euer Tag wird, er beginnt immer im Bett. Natürlich handelt es sich nicht um eine alltägliche Reise, von der ich berichten werde. Ich erzähle euch nun von dem Tag, an dem ich aus dieser Welt verschwand. Ich lebte in einer schicken Wohngegend am südlichen Zipfel des Genfersees, unweit des Parc de Bastion. Die Mieten waren hoch, aber beim CERN als Systemintegrator angestellt, hatte ich ein gutes Einkommen. Wie an jedem Arbeitstag stand ich wieder einmal viel zu spät auf, konnte nur noch eine Katzenwäsche hinter mich bringen, einen brühend heißen Kaffee herunterwürgen, als ich auch schon zu meinem Bus musste. Irgendwann würde ich es bestimmt einmal schaffen, mich aus dem Bett zu quälen, ohne diese stressige Prozedur in 5 Minuten durchspielen zu müssen. Wie üblich waren nur noch Stehplätze übrig und 3 Stationen lang gingen mir Unterstufenschüler auf den Nerv, bis sie endlich an ihrer Schule ausstiegen. Fortpflanzen sollte man gesetzlich verbieten lassen, zumindest solange solche Quälgeister dabei herauskamen. Bevor es richtig losgeht, sollte ich euch vielleicht vorher ein paar Dinge über mich verraten. Ich bin 34 Jahre alt, etwa 1,83 Meter groß, habe graugrüne Augen und dunkelbraunes Haar, das meist halbherzig mit Gel zurechtgemacht ist. Wahrscheinlich könnte ich denselben Effekt auch mit Butter und einem Kopfstoß gegen die Wand erreichen. Als ich 8 Jahre alt war, hat meine Mutter Selbstmord begangen. Sie war schwer an Krebs erkrankt und entschied sich, selbst zu bestimmen, wann sie über die Klinge springt. Mein Vater hat das nicht verkraftet, sodass er mit dem Alkohol eine dauerhafte Freundschaft schloss. Mit 14 hatte ich die Schnauze voll von meinem Elternhaus und lief weg. Danach kam ich in mehreren Pflegefamilien unter, blieb aber nie wirklich lange bei ein und derselben. Versteht mich nicht falsch, mir liegt nichts ferner, als Mitleid einheimsen zu wollen, aber früher oder später wäre dieses Thema so oder so auf den Tisch gekommen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, irgendwie beendete ich die Schule und begann ein Studium als Informatiker. Das schmiss ich allerdings, weil ich die praktische Arbeit dabei vermisste. In den folgenden Jahren vagabundierte ich durch halb Europa, machte einige Ausbildungen, jobbte beispielsweise als Maurer, Lagerfachwirt, Werkzeugmechaniker, Strippenzieher, Kassierer, schreinerte bei einem Zimmermann und war sogar mal Hiwi bei einem Koch. Da die Elektronik meine Passion ist, wurde ich irgendwann Systemintegrator. Ein Professor war mir etwas schuldig und so bekam ich die Stelle am CERN in der Nähe von Genf. Morgen, Jacques! Alles fit im Schritt! Morgen schon! Muss wohl. Meine Frau ist schon wieder schwanger. Autsch! Glückwunsch! Wird's denn nun schon das vierte Mädchen oder ist diesmal ein Stammhalter unterwegs? Kinder sind ja so ein Sonnenschein. Ich werde wohl mit umgehen können. Selbst wenn's wieder Zwillinge sind. Ich wünsche dir viel Glück. Ich muss weiter. Man sieht's heute Nachmittag wieder. Ja, Glück. Es ist Montag, meine Frau wirft bald wieder und ich habe ein fürstliches Pförtnergehalt. Glück. Ich werde es brauchen. Wie teuer sind eigentlich Stricke derzeit? Hey, Sean! JD war wie zu erwarten schon vor mir da. Gestern haben wir uns noch in der Kneipe bei Millis schön einen hinter die Binde gekippt. Und dennoch ist der Kerl wieder früher fit als ich. Dabei ist er sonst ein 1A-Klischee-Abbild seines Berufsstandes. Wie es sich für einen Akademiker und Berufsphysiker gehört, hatte er mit seinen 43 Jahren so gut wie kein Haar mehr auf dem Schädel, war schlaksig, schien mehr aus Daumen und Kniescheiben zu bestehen und hatte, wenn es nicht um Zahlen ging, zwei linke Hände. Natürlich trug er eine viel zu große Brille, war blind wie ein Maulwurf und sah so ausgemergelt aus, als hätte er beim Brüten über Formeln seit Jahren vergessen, dass er als Mensch doch noch hin und wieder etwas Nahrung in seinem körpereigenen Ofen befördern musste. Wir haben uns beim CERN kennengelernt. Da wir beide einen Humor von der derben schwarzen Sorte kultiviert haben, verstanden wir uns sofort prächtig. Unsere Vorliebe für schottischen Whisky und Rockmusik trug seinen Teil dazu bei, dass ich in den letzten 3 Jahren eine herzliche Freundschaft entwickeln konnte. Moin JD! Wie sehr hast du unsere kleine Tour von gestern gut überstanden? Ach, die Toten kratzt kein Alkohol. Er konserviert uns nur. Und du hingegen siehst wie immer beschissen aus. Und du kommst wieder zu spät. Du weißt doch, dass wir heute unseren Testlauf starten. Ja, ich weiß. Ich habe nicht jahrelang über meine Forschung gebrütet, um Methoden zu ermitteln, die Dimension messbar zu machen, die neben den 3 allseits bekannten und der Zeitdimension die Zustände innerhalb der Existenzbarrieren von Quarks... Bla bla bla. Wie immer, wenn er mit seinem Fachchinesisch loslegt, schaltet mein Hirn automatisch auf Mute. Irgendwie schaffe ich es so auszusehen, als hätte ich auch nur ein Wort von seinem Gebrabbel verstanden und beende den Vortrag möglichst schnell. Und dennoch hast du gewartet. Musste ich ja. Ich habe schon wieder mein Passwort vergessen. Du musst es zurücksetzen, damit ich ins System komme. Habe ich schon erwähnt, dass er das Akademiker-Klischee erfüllt? Fügen Sie Zerstreutheit noch hinzu. Zu intelligent, um sich die kleinen Dinge zu merken. Kein Thema. Mache ich direkt als erstes. Bist ein echter Menschenfreund. Apropos Menschenfreund. Sag mal, hat deine Ex eigentlich den versehentlich zu viel gezahlten Unterhalt mittlerweile mal an dich zurücküberwiesen? Das glaubst du doch selbst nicht. Die miese Schlampe stellt noch höhere Unterhaltsforderungen. Okay. Du weißt, ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, dass ein Berufskiller auf lange Sicht viel günstiger ist. Bring mich nicht in Versuchung schon. Wenn JDs Scheidung schon mal zur Sprache kommt, fällt mir eine Episode ein, die unsere Freundschaft recht gut beschreibt. Nachdem sie ihn betrogen, um sein Haus und seinen Hund gebracht hatte und er bei mir vorübergehend unterkam, zogen wir um die Häuser. In einem Club tauchten 2 Professionelle auf. Um ihn aufzuheitern, bot ich ihm an, eine der Damen für die Nacht zu spendieren. Er entgegnete entrüstet, wie geschmacklos das von mir wäre und machte mir schwere Vorwürfe. Gevögelt hat er sie dann aber trotzdem, als ihm einfiel, dass im Club Amateurfotografen Bilder der Gäste machten. Er ließ sich gleich ein paar davon nach Hause schicken, um sie seiner Ex dezent unter die Nase zu reiben. Dass die Schönheit bezahlt war, wusste sie ja nicht. JD hatte es eilig und so gingen wir auf direktem Weg zu unserem Testlabor. Es gibt verschiedene Experimente, die hier am Teilchenbeschleuniger durchgeführt werden und es zeigt sich, dass Doktoranden und Professoren im Grunde auch kein Stück zivilisierter als Fußball-Hooligans sind. Die verhalten sich nämlich, wenn es um die Vergabe von Zeit für deren Testreihen am Beschleuniger geht, durchaus wie wild gewordene Fans. Mit dem Unterschied, dass ihre Waffen Intrigieren und Vordrängeln heißen, statt Schlagstock und Faust. Wer so ein Gehabe mal mit eigenen Augen sehen konnte, wird ein völlig anderes Bild von diesen angeblich so besonnenen Personen in Erinnerung behalten. Im Labor, vollgestopft mit Monitoren, Anzeigen, Dreh- und Schiebereglern, Tastaturen und Clients, die zur Auswertung der Messergebnisse mit dem Rechenzentrum des CERN verbunden waren, warteten einige Laborassistenten und Jade Allah bereits auf uns. Sie ist Technikerin am CERN. Genauer gesagt ist sie IT-System-Admin und hat ein paar Weiterbildungen gemacht. Böse Zungen, also ich, behaupten, dass sie damit nur eine bessere Strippenzieherin ist, die weiß, ihre Schuhe zuzubinden. Aber selbst dabei habe ich manchmal meine Zweifel. Aber so doof sie sich auch anstellt, ich kann ihr nicht absprechen, dass sie sehr umgänglich, loyal und verdammt gut aussehen ist. Und so ertrage ich ihre fachlichen Unzulänglichkeiten gerne. Ich weiß, es ist schizophren, aber kennt ihr Leute, die ihr am liebsten gleichzeitig aus dem Raum werfen und vögeln wollt? Dachte ich mir. Dummerweise lässt sie mich nicht ran. Hey Sean, ich dachte schon, du kommst gar nicht. Morgen Jade, schön zu sehen, dass ich heute scheinbar jedem so sehr gefehlt habe. Naja, also ich persönlich war ja der Meinung, wir sollten ohne dich loslegen. Aber der JD wollte unbedingt auf dich warten. Scheinbar erhofft er sich heute mal wieder den Durchbruch. Also, wenn das Experiment gelingt, dann sollten wir tatsächlich ein ganzes Stück weitergekommen sein. Zu dumm nur, dass ich ausschließlich Bano verstanden habe, als er es mir erklären wollte. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Du, weißt du, was ich aber irgendwie gruselig finde? Nein, vielleicht, dass Wackelpudding nicht aus der Schüssel fällt, wenn man sie umdreht? Ach, blöd, Mann. Auf den Tag genau vor exakt einem halben Jahr ist der Hubert Cassel doch spurlos verschwunden. Stimmt, der allseits unbeliebte Hausmeister. Ich schwöre, ich hatte nichts damit zu tun. Sean, das ist wirklich nicht witzig. Heute Morgen haben sie wohl seinen Nachfolger eingestellt. Derselbe Kerl, der ihn schon die letzten Monate vertreten hat. Ich vermute, dass man sich wohl damit abgefunden hat, dass er nicht mehr auftaucht. Ist echt komisch. Weder zu Hause noch bei uns hat man ihn irgendwann nochmal gesehen oder gehört. Einfach so verschwunden. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Sorry. Finde... Okay, alle Mann, stellt das Quasseln ein und frisch ans Werk. Ich will die ersten Ergebnisse, bevor Professor Winter vor der Tür steht. Sonst geht er mir da auf den Sack. Er müsse früh ins Labor, weil er wegen seiner schwangeren Schabracke zum Arzt muss. JD warf sich in seinen Bürostuhl und hämmerte wie wild auf seiner Tastatur herum. Wahrscheinlich stellte er sich gerade vor, seine Ex läge vor ihm auf dem Tisch. Immerhin schien heute alles wie am Schlürchen zu laufen. Die Vorbereitungen zum Testlauf waren so gut wie abgeschlossen. Einer der Assistenten meldete, der Speicherring, die Vorstufe zum Beschleuniger, sei auf Betriebstemperatur heruntergekühlt. Alle Instrumente waren im grünen Bereich. Es konnte losgehen. Moment mal, ich habe hier gerade eine Fehlermeldung. Scheinbar hat der Router zu einem der Clients keine Verbindung. Ups, sorry, ich habe da wohl aus Versehen die Ports falsch geswitcht. Nicht aufregen, Sean. Denk dran, dass sie einen geilen Arsch hat. Sie hat einen geilen Arsch. Sie hat einen geilen Arsch. Na, dann wollen wir mal loslegen. Auf gutes Gelingen. JD betätigte einige Kontrollen und mit einem Mal war es merkwürdig still im Labor. Alle hielten gespannt den Atem an, in der Erwartung, wie nun die Protonen in den Speicherring eingespeist und vorbeschleunigt würden. Der Speicherring wurde nun mit ungeheuren Energien geflutet, um seine Arbeit verrichten zu können. Dabei hitzte er sich gefährlich auf und gab die auf Trab gebrachten Protonen an den großen Hadron-Kollidierer weiter. Dieser trat den Teilchen dermaßen in den Hintern, dass sie sich auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigten. Auf der 27 Kilometer langen Rennbahn wurden die Teilchen aufeinander gehetzt, bis sie aufeinander prallten und in ihre kleinsten Bestandteile zerfielen. JD sah sichtlich zufrieden aus. Bislang saubere Arbeit. Wenn das so weitergeht, gebe ich euch allen einen aus. Oh nee, lass mal, für mich lieber nicht. Das endet nachher doch wieder in so einem Saufgelage. Seit wann hast du ein Problem damit, Jay? Ich dachte, was ist los? Scheiße! Ich bekomme hier Messwerte jenseits von Gut und Böse. In diesem Moment geschah das Unfassbare. Aus den Konsolen hinter mir schlug eine Energie oder etwas anderes in meinem Rücken ein. Für einen Moment endete die Kakophonie der Geräusche im Labor, bis alles plötzlich rückwärts wie ein Tropfen Wasser in den Hahn zurückgesogen wurde. Mit einem Mal zerriss das Bild und das Labor war verschwunden. In rasender Folge wechselten die Eindrücke. Mal sah ich einen Hundensturm. Prähistorische Tiere, Soldaten, gekleidet wie im Zweiten Weltkrieg, ein Zeppelin. Ich glaube, Cäsar vor einer Armee zu sehen. Da, eine Massenhinrichtung mit mehreren Guillotinen. Eine Menschenmenge drängt sich davor und jubelt, als die Köpfe rollen. Vulkane verschlingen ganze Inseln. Gigantische Gletscher, wieder bizarre Tiere. Eine Kuppelstadt, ein Atompilz, Steppen, Meere, die Mondoberfläche, dann Schwärze. Einen schrecklichen Augenblick lang fürchtete ich zu ersticken. Da war nichts in der Luft, das ich hätte atmen können. Wer weiß, ob da überhaupt Luft war. Oder nur das unendliche Nichts. Mit einem ohrenbetäubenden Knall stürzte die Welt auf mich zu und ich wurde in den Boden gerammt. Der Schädel dröhnte und die Luft um mich herum schien zu flirren. Mit letzter Kraft versuchte ich, mich aufzustemmen und nahm verwirrt wahr, wie sich Gras zwischen meine gespreizten Finger zwängte. Habe ich eine Pflanze umgeworfen? Blödsinn! Es gab keine Gewächse im Labor, aber es schien so real. Ich versuchte, den Kopf zu heben, erreichte aber nur, dass mich die Schwerkraft zu Boden zog. Wenigstens ein physikalisches Gesetz, auf das ich mich scheinbar verlassen konnte. Immerhin lag ich weich und nahm nur noch am Rande wahr, wie sich mir Schritte näherten. Was war das für ein Gemurmel von Tod und Teufel? Hände packten mich, drehten mich um und zogen mich fort. Verdammt, ich wollte wissen, was dort vor sich ging. Aber unfähig, mich zu bewegen oder zu sprechen, konnte ich die Fremden nur gewähren lassen. Widerstand war zwecklos und Nacht umfing mich. Die Beantwortung meiner Fragen musste wohl oder übel fürs Erste warten. Sean, verdammt! Zeig dich endlich! Das ist nicht mal witzig! Ich hab doch gesagt, dass er nicht mehr da ist! Jetzt glaub mir doch endlich! Ach, scheiße, scheiße, scheiße! Das hier ist ja eine Ungeheuerlichkeit! Oh, Professor Winter! Und welch ein Glück! Sie haben sogar den Herrn Direktor mitgebracht! Da befinde ich mich in einer Sitzung mit Vertretern der österreichischen Regierung, um sie von einem Rücktritt aus dem CERN-Institut abzubringen. Und Sie lassen uns den Kollidierer um die Ohren fliegen. Was geht hier vor? Professor Quecksilber, es tut mir leid, dass es zu diesem delikaten Zeitpunkt zu einem Zwischenfall kam, aber wir überprüfen zurzeit immer noch die Vollzähligkeit unserer Körperteile. Verzeihung. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es kam niemand zu Schaden. Die meisten von uns haben nur ein paar Beulen und vielleicht ein paar Schrammen, aber ich befürchte, wir vermissen ein Teammitglied. Vermissen? Was meinen Sie damit? Sean! Er redet von Sean! Als der Alarm losging, erfasst ihn eine Energiespitze und er verschwand. Vor meinen Augen! Ich konnte sehen, wie er... Es sah aus, als würde er sich auflösen. Miss Alar spricht von Sean McKenzie, dem Systemintegrator unseres Teams. Wir suchen ihn immer noch, aber... Ich befürchte, er befindet sich nicht in diesem Raum. Warum glaubt mir denn keiner? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Jade, beruhig dich. Ja, was glaubst du, Holzkopf, denn, wo er hingegangen sein soll? Kurz Kippen holen, während uns das Labor unter dem Arsch weggebrannt wird? Miss Alar! Ich habe es dir immer schon gesagt, Friedrich. Dieser Kerl wird uns nur Scherereien machen. Das war ihr letzter Streich, Mister. Philipp, das ist nicht sonderlich konstruktiv von dir. Professor Doe, ich erwarte umfassende Aufklärung des Unfalls und will schnellstmöglich über den Verbleib von Mr. McKenzie informiert werden. Um 3 Uhr will ich einen persönlichen Bericht. Haben Sie mich verstanden? Ja, Herr Direktor. Sean! Ich glaube, wir haben ihn. Diese liebe Spur. Warte! Wir verlieren ihn! Nein! Hey, immer langsam mit den jungen Pferden. Sie sind in Sicherheit. Verwirrt, orientierungslos und mit einem 1A-Brummschädel, wie ich anmerken möchte, schrak ich hoch. Im halbdüsteren Inneren der Behausung, in der ich mich befand, war es zunächst schwer, Konturen auszumachen. Nur einige wenige schmale Fenster ließen etwas Licht in die Wohnung fallen. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Soweit ich auf den ersten Blick feststellen konnte, war die Einrichtung so karg, dass ein Spartaner spontan um ein Gemälde und ein Sitzkissen gebeten hätte. Die Wände scheinbar nur mit Lehm verputzt, Holzbohlen lagen auf dem Boden und verdeckten notdürftig das Erdreich, das sich hier und da zwischen den Ritzen hindurchquetschte. Ein einfacher Tisch, 4 ramponierte Stühle und eine Kommode mit einem gebrochenen Fuß füllten den Raum. Als Kochstelle diente ein gusseiserner Ofen, in dem der Hitze nachzuschließen ein Feuer brannte. Tatsächlich war ein Topf auf der Platte. Eine hagere, verhärmte Frau stand daneben und rührte in dem Essen, unbekümmert, dass der Fremde sich regte. Unter dem Tisch versteckten sich 2 Jungs und beobachteten mich. Kräftige Hände packten meine Schultern und drückten mich sanft, aber bestimmt wieder auf meine Pritsche. Der Mann war wie seine Frau sehr einfach gekleidet, hatte ein runzliges Gesicht von zu viel Arbeit unter der prallen Sonne, wirkte aber sehr freundlich. Sie sind in Sicherheit. Niemand wird Ihnen etwas tun. Wo bin ich? Und wer sind Sie eigentlich? Für die Tatsache, dass Sie in meinem Bett liegen, sollte ich Ihnen diese Frage stellen und nicht umgekehrt. Aber ich will diesmal nicht so sein. Mein Name ist Serge Matasch und das ist meine Frau Iva. Die beiden Rabauken unter dem Tisch sind meine Söhne Milo und Sandro. Sean, hallo. Sie fragen sich jetzt bestimmt, wie Sie hierher gekommen sind, oder? Vor etwa 2 Stunden war das. Meine Frau bereitete gerade das Essen vor, als draußen ziemlich Radau zu hören war. Als ich nachschaute, lagen sie auf dem Boden und waren ziemlich weggetreten. Also habe ich sie hereingebracht. Liegen lassen konnte ich sie ja schließlich nicht. Hätte man sie so gesehen, hätte man uns womöglich noch Scherereien gemacht. Was wollten sie denn eigentlich in meinem Garten? Wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Ich war eben noch im Labor in Genf und dann wachte ich hier auf. Labor? Naja, wir haben ein naturwissenschaftliches Experiment durchgeführt. Ach, Sie meinen sowas wie Windkraft zu messen oder Substanzen zusammenzurühren? Ja, so könnte man es ausdrücken. Wie der bekloppte Gavrilo aus dem Nachbardorf. Dem hat's neulich die Augenbrauen versenkt bei seinen Experimenten. Sieht nun ziemlich bescheuert aus. Siehst du, Frau, der Kerl ist harmlos. Ja. Kommen Sie erst mal essen Sie was und dann wollen wir mal schauen, ob wir Sie nicht zurück in Ihr Labor bringen können. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ach, das machen wir doch gerne. Hier passiert eh so selten mal was Aufregendes. Da sind Sie eine willkommene Abwechslung. Eine Frage hätte ich da aber noch. Ja? Wo in 3 Teufelsnamen ist dieses Genf eigentlich? Festplatte aus dem Computer an meinen Laptop angeschlossen hatten, stellte ich fest, dass bis zu diesem Zeitpunkt, da die Systeme ausfielen, alle Daten gesichert wurden. Ein Hoch auf die moderne EDV. Ja, und weiter? Die Messwerte in den Dateien sind unglaublich. Die Ausschläge bei den Mesonwerten sind jenseits aller Mutmaßungen und Theorien, die aufgestellt wurden. Das Strahlungsfeld auf der... Stopp! Tu bitte einen Moment so, als hätte ich keine Ahnung von Oszilloskopen, Quarks, Hadronenkollidierern und sonstigen Science-Fiction-Kram. Und erklär's mir für die ganz dumm. Ich bin Technikerin und kein Physiker. Okay. Also, Mesonen sind subatomare Partikel. Noch um ein vieles kleiner als ein vulgäres Atom. Also verdammt winzig sogar. Diese Partikel entstehen bei hochenergetischen Teilchenkollisionen. Eine solche haben wir heute früher durchgeführt, das weißt du ja. Nun ist jetzt hier das Besondere, dass Mesonen in der Regel sofort wieder zerfallen. Diese instabilen Biester sind einfach nicht richtig zu fassen. Und diesmal war das nicht so? Bingo. Entgegen ihrer Natur blieben die Mesonen mehr als 2 Minuten stabil, gaben ihre gesamte Energie plötzlich zum selben Zeitpunkt ab und verpufften dann. Ich habe aber nur noch nicht so richtig verstanden, warum das Ganze Auswirkungen auf das Labor hatte und warum die Zahl der Mesonen so unglaublich hoch war. Hat das Ganze denn jetzt irgendwie was mit Sean zu tun? Weil ansonsten verschwendest du meine Zeit, JD. Wenn die Werte korrekt sind, fallen die Ereignisse von Seans Verschwinden und der Energiespitze durch die zerfallenen Mesonen in exakt denselben Zeitraum. Das heißt, du glaubst mir also endlich das, was ich gesehen habe und wie er... Ich bin überzeugt, dass du etwas gesehen hast, aber ich bin mir nicht sicher, was es war. Können wir uns denn die Erkenntnisse über diese Magnetonen oder wie die heißen, überhaupt zunutze machen? Mesonen, Jade. Das heißt Mesonen. Ja, ist ja schon gut. Ich bin halt keiner von deinen Eierköpfen. Nein. Das ist brillant. Du bist so blöd. Das ist schon wieder schlau. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Alle Mann herhören! Stopp! Hört auf mit dem Aufräumen! Nichts mehr anfassen oder bewegen. Wenn sich bestätigt, was ich mir denke, dann ist es immens wichtig, dass alles an seinem Platz bleibt. Also hört auf, Jungs! Das war jetzt der Streichmittler. Die Ausschläge bei der Mission werden sind jenseits aller Mutmaßungen und Theorien. 2 Minuten vor Beginn des Experiments. Hast du das gehört? Nee, nichts, gar nichts. Nur das Zwitschern der Vögel und das Rumpeln des Wagens hier. War denn da noch was? Nichts. Ich muss mir das eingebildet haben. Ein sehr realistisch wirkender Traum. Das musste es sein. Ich befand mich in einem Traum. Ich hörte Stimmen, befand mich vor einem Bauernhof, obwohl ich eben noch im Labor war. Ich musste träumen. Kein Zweifel. Ich hatte zwar keinen blassen Schimmer, warum ich mir solchen Blödsinn zusammenreimte, aber wann machen Träume schon wirklich Sinn? Da ich mich mit dem Gedanken angefreundet hatte, in meiner Illusion bis zum nächsten Morgen festzusitzen, konnte ich die Zeit genauso gut angenehm verbringen. Ich beschloss, meine netten Gastgeber etwas näher kennenzulernen und das Angebot anzunehmen, die Nacht auf dem Hof von Serge zu verbringen. Die beiden waren auf Bauernhöfen in der Gegend aufgewachsen. Kein Strom, kein fließendes Wasser und auch kein Telefon war in einem der Höfe des Dorfes vorhanden. Die Leute hier waren arm, aber zufrieden mit ihrem Leben. Im Grunde waren die Gespräche herrlich belanglos und entspannt. Wer schläft, braucht halt keine tiefschürfenden Themen zu ergründen. Ich half bei den Arbeiten auf dem Hof mit, brachte den Jungs ein paar Kartentricks bei und lebte am Herd meine Leidenschaft fürs Kochen aus. Abends holte Serge dann 2 Weinflaschen hervor, die er für besondere Anlässe auf Lager hielt. Ich träumte einfach, dass ich schon besonders genug bin, um ein Glas mit diesem roten Tropfen zu bekommen. Ziemlich betrunken wankte ich in den Stall auf mein Strohbett und freute mich so voll zu sein, dass es mir nichts ausmachte, mir sogar den Geruch des Viehs einzubilden. Ich habe ja schon eine blühende Fantasie, aber dass ich so gut bin, hätte ich nicht gedacht. Ich schlief einen traumlosen Schlaf und wachte am nächsten Morgen total verkatert auf. Scheiße, jetzt simuliere ich mir selber noch Schwindel und einen Mordsschädel. Bin ich mir jetzt selbst schon zum Arschloch geworden? Mann, Mann, Mann. Heute war Markttag. Das bedeutete für Serge, dass er seine Waren in der Stadt feilbietet. Ich beschloss, die Gelegenheit zu nutzen und mitzufahren. Nicht mehr weit und wir sind gleich da. Und wenn wir angekommen sind, achte am Gemüsestand auf jeden Fall auf diese Rotzbengel, die da herumlaufen. Dieses Gesocks klaut dir die Schuhe, während sie dir Geld für einen Hut abknüpfen. Ich werde die Augen offen halten, Serge. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch bis zur Stadt? Ich sagte doch, wir sind fast da. Hinter diesem Hügel können wir sie sehen. Ach, herrlich. Was denn, was denn? Ach, die Natur, die Luft. Weißt du, ich war das letzte Mal in meiner Kindheit auf einem solchen Kutschbock unterwegs. Ach. Wirklich? Läuft bei dir daheim denn alles nur zu Fuß? Nein, natürlich nicht. Wir fahren mit... Gott, was ist das denn? Wie versprochen, wartete hinter der nächsten Bergkuppe die Stadt auf uns. Was ich da aber zu sehen bekam, ließ mir die Kinnlade herunterklappen. Das Schild, das den Namen der Stadt vor uns anpreiste, kündete fröhlich von Sarajevo. Zusammen mit dem Anblick der Straßen bekam meine Theorie vom Traum deutliche Risse. Es war, als würde ich durch eine 100 Jahre alte Fotografie fahren. Die meisten Gebäude sahen unglaublich alt aus. Viele waren mit schönem, altmodischen Stuck verziert und nur wenige Stromleitungen spannten sich von Gebäude zu Gebäude. Die Straßenzüge waren zwar befestigt, aber ich konnte keinerlei Teer entdecken. Auch die Kleidung der Leute ließ darauf schließen, dass der neueste Schick aus Paris hier nicht wahrgenommen wird. Die Frisuren, die Geschäfte, viel zu viele Details, als dass ich sie mir hätte bloß einbilden können. Ein Kloß setzte sich in meinem Hals fest und ich stellte die unvermeidlichen Fragen, die ich seit gestern vor mir hergeschoben hatte. Wo befinde ich mich? Hey, alles klar mit dir? Du bist ganz schön blass um die Nase. Serge, wo um alles in der Welt bin ich? Na, verdammt nochmal, in Sarajevo, du Tor. Wo denn sonst? Wenn das ein Spaß sein soll, finde ich ihn nicht witzig. Mir ist auch garantiert nicht zum Lachen zumute. Du willst mir also sagen, ich bin in Bosnien? Natürlich, du bist in Bosnien. Bist du sicher, dass du deinen Kopf gestern nicht doch etwas zu hart gestoßen hast? Ich weiß. Ich weiß, dass meine Fragen seltsam klingen. Aber welches Datum haben wir denn heute? Wenn ich mich recht entsinne, müsste es der 28. Juni sein. Welches Jahr? Ja, 1914, verdammt nochmal. Mir reicht's. Du gehst mir unglaublich auf die Nerven mit deinen dämlichen Fragen. In meinem Gehirn wird Domino Day aufgeführt. Seit Stunden fielen die Steinchen und legten Mosaike frei, aber ich konnte sie nicht deuten und ignorierte sie daher. Doch nun offenbarte sich mir in einer Kaskade aus klickenden, fallenden kleinen Steinchen das letzte Puzzlestück. Das Labor, das Experiment, die Funken, Blitze, Schreie, der stechende Schmerz in meinem Rücken, der dumpfe Aufprall und das Gefühl von Gras zwischen meinen Fingern, Stimmen, die scheinbar nur ich hören kann. Irgendetwas ist gewaltig schiefgegangen. Irgendwie wurde ich durch Raum und Zeit geschleudert. War das überhaupt möglich? Vielleicht. Wer weiß, was die Fachidioten vom CERN alles anstellen, ohne die Folgen kalkulieren zu können. Doch wenn ich wirklich im Jahr 1914 bin, wie komme ich dann wieder nach Hause? Bin ich hier gefangen? War das mein One-Way-Ticket to Hell? Warum nur kam mir das Datum so unangenehm bekannt vor? Wo war ich überhaupt? Und warum konnte ich plötzlich die bosnische Sprache verstehen? All diese Fragezeichen schwirrten durch meine Gedanken, als ich verwirrt feststellte, dass ich in einer größeren Menschenmenge stand. Scheinbar war ich in Gedanken durch Sarajevo geirrt und hatte Serge verloren. Verdammter Mist! Ich musste unbedingt zu ihm zurückfinden. Aber in dieser Menge war an ein rasches Vorankommen nicht zu denken. Ich sah zur Straße, auf der sich uns eine Wagenkolonne näherte. Sah höchst offiziell aus. Ein Staatsbesuch oder sowas. Meine echte Aufmerksamkeit wurde dann aber von dem Wagen selbst in Anspruch genommen. Ich muss zugeben, ich als Fan von Oldtimern war vom Anblick des Gräf- und Stiftautos so gebannt, dass ich nicht mehr auf meine Umgebung achtete und prompt einen Passanten anrempelte. Wieder im Hier und Jetzt angekommen, registrierte ich noch für einen Sekundenbruchteil die Handgranate, die über die Köpfe hinwegflog und statt im vorbeifahrenden Wagen dahinter landete. Sofort brach Panik aus und die Menschen versuchten in alle Richtungen vor der Explosion davonzulaufen. Ich sah den Mann, den ich angerempelt hatte, erstaunt an. Verdammtes Arschloch, du hast mir gerade die Tour vermasselt. Für ein freies Bosnien und die schwarze Hand. Der Attentäter biss auf eine Zyankali-Kapsel und sprang in den Fluss, der unterhalb der Straße entlang floss. Einige Bürger wollten ihn nicht entkommen lassen und sprangen ihm hinterher. Zu seinem Pech war der Fluss an dieser Stelle nicht besonders tief und er erbrach das Gift wieder. Tja, Junge, dein Abgang wird wohl doch nicht so einfach, wie du dachtest. Der wütende Lynchmob schliff ihn ans Ufer und ich? Ich konnte nur Maulaffenpfeil halten, dastehen und begann zu begreifen. Es war der 28. Juni 1914, der Tag des Attentats von Sarajevo. Der Mord an Erzherzog Franz Ferdinand, dem Thronfolger von Österreich-Ungarn. Oh, Backe. Das bedeutete, ich hatte in meiner Ungeschicktheit gerade den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert. Fett! Revisor Dulger. Ja, verehrter Supervotrager. Das Protokoll wurde missachtet. Ja, das Protokoll. Es wurde missachtet. Das Protokoll. Sei geheilig. Das Protokoll. Es verbindet alles. Das Protokoll. Es eint das Universum. Das Protokoll. Es wurde gebrochen. Das Protokoll. Ohne Protokoll herrscht das Chaos. Das Chaos. Das Chaos. Dulger, es wird deine Aufgabe sein, den Grund für die Störung zu finden und das Protokoll wiederherzustellen. Brich umgehend zu diesen Koordinaten auf und erledige deine Aufgabe gründlich. Stell es wieder her. Stell es wieder her. Das Protokoll. Ja, das Protokoll. Es muss geheilt werden. Es muss geheilt werden, das Protokoll. Stell es wieder her. Stell es wieder her. Es ist mir eine Ehre, Supervotrager. Es gibt Menschen, die behaupten, sie wären für etwas Großes bestimmt, dass sie ein Schicksal zu erfüllen hätten. Ich hatte stets das Gefühl, lediglich für eine weitere Flasche Whisky bestimmt zu sein. Nur religiöse Spinner und psychotische Volldeppen glauben allen Ernstes, dass von ihnen die Welt verändert würde. Und doch, vielleicht trifft es bei manch einem doch zu. Hatte ich gerade wirklich das Attentat verhindert, das zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges beigetragen hatte? Ungläubigkeit und Euphorie fochten in mir einen Kampf auf Leben und Tod aus. Würde ich auch einer dieser Spinner sein, wenn die beiden endlich fertig miteinander waren? Sean! Sean! Sean! Serge, da bist du ja. Endlich! Endlich habe ich dich gefunden! Warum bist du weggelaufen? Eben bauen wir noch den Stand auf und als ich mich wieder umdrehe, bist du auf einmal verschwunden. Zuerst konnte ich dich gar nicht finden, aber dann gab es einen ohrenbetäubenden Knall und diese Unruhen. Also bin ich dem Lärm bisher gefolgt und... Das war eine sehr gute Idee von dir. Falls du gedacht hast, ich wäre die Ursache für den Lärm, hast du damit gar nicht mal so falsch gelegen. Was ist hier eigentlich los? Es ist etwas Unglaubliches passiert. Ich finde, wir sollten das lieber an einem Ort besprechen, an dem nicht so viele Leute zuhören. Gibt es hier in der Nähe eine Kneipe? Klar, das Doro, das ist hier gleich um die Ecke schon. Ich habe da einen ganzen Arsch voll Fragen an dich. Und ich werde sie dir beantworten. Es ist Zeit für ein klärendes Gespräch. Aber ich denke, ein Bier bei der Gelegenheit wäre nicht schlecht. Komm. Das Doro war wegen des Aufruhrs auf der Straße nahezu leer. Nur drei weitere Gäste waren da, die an der Theke herumlungerten. Der Rest musste hinausgelaufen sein. Der Wirt jedenfalls grüßte uns und wir bestellten zwei Pils. Mit unserem Bier nahmen wir dann an einer Eckbank Platz. Als du gestern bei uns so plötzlich aufgetaucht bist, wollte meine Frau nicht, dass ich dir helfe. Aber auf mich hast du einen ordentlichen Eindruck gemacht, also habe ich mich auch durchgesetzt. Du schienst verwirrt und desorientiert. Also sagte ich mir, lass den Mann erstmal wieder zu Sinnen kommen. Gib ihm Zeit. Dann kannst du ihn fragen, wovor er wegläuft. Sag mir schon, habe ich einen Fehler gemacht? Nein, Serge. Ich bin dir auch sehr dankbar und kann verstehen, dass du verärgert bist. Die Dinge, die ich dir nun erzählen werde, klingen erst einmal unglaublich. Ich bitte dich, ruhig zu bleiben. Okay, leg los. Ich habe dir die Wahrheit gesagt über das Labor und dass meine letzte Erinnerung ein Experiment betrifft. Ich war ziemlich durch den Wind und dachte mir, dass ich am Träumen sein musste und mich in einer Illusion befand. Illusion? Hey, es war die einzig logische Erklärung. Niemand bewegt sich mit einem Fingerschnippen von einem Ort zu einem vollkommen anderen. Als wir aber nach Sarajevo kamen, wurde mir bewusst, dass das hier kein Traum ist. Das will ich doch schwer hoffen. Was ist denn passiert? Ich bin durch die Zeit gereist. Ach! Nein, nein, nein. Hör mir erst mal zu. Ich bin, vereinfacht gesagt, ein Techniker an einem Institut, das CERN genannt wird. Wir führen Experimente mit den kleinsten Teilchen durch, aus denen alles in der Welt zusammengesetzt ist. Du, ich, das Bier, der Tisch, die Stadt, alles in der Welt. Etwas lief kolossal schief, als wir gestern... ich glaube, gestern ist nicht gerade das richtige Wort dafür, aber es muss genügen. Bei einem Testlauf des Teilchenbeschleunigers kam es zu einem Unfall. Ein Blitz schlug in meinen Rücken ein und ich erwachte in deinem Haus. Und das soll ich glauben? Serge war ziemlich laut geworden. Am Tresen war nicht zu übersehen, dass ein Mann in einem schwarzen Anzug sich anstrengte, nicht auszusehen, als würde er uns belauschen. Serge, ich stamme aus dem Jahr 2014 und mein Personalausweis überzeugt dich vielleicht. Die Zeichnung von dir ist vielleicht detailliert. Da war ein echter Künstler am Werk. Das ist eine Fotografie, Serge. Und was da so schimmert, ist ein Hologramm des Fotos. Glaub mir, ich bin aus der Zukunft. Die Technik, um so etwas herzustellen, gibt es nämlich noch gar nicht. Zugegeben, das würde so manches erklären. Aber warum sprichst du wie ein Einheimischer? Und kannst du mir vielleicht mal erklären, warum du, seit ich dich gefunden habe, dieses saudämliche Grinsen im Gesicht hast? Mir ist etwas Unglaubliches passiert. Also noch unglaublicher, als in der Zeit zu reisen. Ich habe ein Attentat auf den Erzherzog Franz Ferdinand verhindert, der mit einem Tross die Straße herunterkam. Was? Ja. Ein Mann warf eine Handgranate nach seinem Auto. Ich rempelte ihn aus Versehen an und er war vorbei. Die Menge hatte sich von der Explosion schnell erholt und schnappte ihn sich dann. Wahrscheinlich knüpfen sie ihn gerade am nächsten Baum auf. Ja, ja, ja. Genieß du nur dein Bier, während in der Nähe ein Mann stirbt. Versteh doch, Serge. Ich habe gerade einen Krieg verhindert. Den Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Mensch, du hast doch wirklich nicht mehr alle Murmeln auf der Rille. Ich verstehe ja deine Skepsis. Und ich kann mir das meiste davon auch nicht wirklich erklären. Aber so viel weiß ich noch aus dem Geschichtsunterricht, dass dieses Attentat, von einem Serben ausgeführt, Entwicklungen in Gang brachte, die den Ersten Weltkrieg auslösten. Auf fast jedem Kontinent dieser Welt wurde gekämpft und gemordet. Das ist die unglaublichste Story, die mir je einer aufgetischt hat. Hanebüchener Unfug. Glauben Sie ihm, Herr Matasch. Mr. McKenzie hat mit seiner Tat diese Welt dem Untergang geweiht. Während wir uns von unserem Schreck erholten, von einem vollkommen Fremden so überraschend angesprochen zu werden, sollte ich kurz erwähnen, wie es JD zwischendurch erging. Bitte? Warum ich nicht weitererzähle? Nun, ich habe eine sadistische Ader und spanne die Leute gerne mal auf die Folter. JD jedenfalls befand sich auf dem Weg zum Rapport in Direktor Quecksilbers Büro. Es will mir immer noch nicht in den Schädel, wie man zu einem solch bescheuerten Namen kommt. Friedrich Quecksilber. Pah, der Name alleine ist ja schon witzig genug. Aber nachdem unser Direktor auf unserer letzten Weihnachtsfeier beim Karaoke Bohemian Rhapsody von Queen zum Besten gab, war es endgültig vorbei. JD und ich lagen vor Lachen auf dem Boden und waren kurz davor, uns nass zu machen. Selbstverständlich lachte außer uns keiner. Mann, war das ein peinlicher Augenblick. Professor Doe. Professor Winter, Sie hier zu sehen, wundert mich ja gar nicht. Kriegen Sie eigentlich vom viele Ärscheküssen überhaupt den Schokogeschmack aus dem Mund? Sie haben bald Ihr letztes Stück gespielt. Ihr unverantwortliches Handeln wird noch ernsthafte Konsequenzen für Ihre Karriere haben. Und wenn es soweit ist, werde ich dabei sein und die Vorstellung genießen. Ich würde ja gerne noch weitere Kuscheleinheiten mit Ihnen austauschen, aber ich habe einen Termin beim Herrn Direktor. Wenn ich also vorbei dürfte. Einen schönen Tag noch, Herr Professor. Ah, und schöne Grüße an Ihre schwangere Frau und den Vater des Kindes. Das ist ja wohl unerhört. Das kann wohl nicht wahr sein. Professor. Was können Sie mir Neues berichten, Mr. Doe? Ehrlich gesagt kann ich zu diesem Zeitpunkt noch keine wasserdichten Fakten liefern. Aber wir arbeiten mit Hochdruck an der Sache. Ich denke, wir sind auf der richtigen Spur und hoffe, in wenigen Tagen eine verlässliche Theorie aufstellen zu können. Gibt es denn noch keine Spur von Ihrem Mitarbeiter? Ehrlich gesagt ist sein Verschwinden derzeit die Spur, die wir verfolgen. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Einen Anwenderfehler können wir derzeit ausschließen. Allerdings... Mr. Doe, ich gebe Ihnen noch exakt 2 Tage. Wenn ich dann nichts zu hören bekomme, das mir gefällt, werde ich Sie nicht länger schützen können. Ich sehe schon. Sie haben mit Professor Winter gesprochen. Er denkt schon seit Jahren, ich würde ihm die Show stehlen wollen und... Es geht hier um keinen Beliebtheitswettbewerb. Die Streitigkeiten zwischen Ihnen und Philipp sind mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber eins sollte Ihnen klar sein. Sollte das CERN wegen Ihnen nachhaltig Schaden nehmen, ist Ihre Karriere hier beendet. Mich plagten derweil ganz andere Sorgen. Der mysteriöse Anzugträger setzte sich zu uns an den Tisch und stellte sich als Dulgar vor. Was wollte dieser steife Kerl, der beinahe wie eine Karikatur eines Beamten wirkte? Dulgar? Sie sind nicht etwa aus Ungarn? Nein, Herr Matasch. Ich hatte einen etwas weiteren Weg. Sollten wir Sie kennen? Unsere Namen sind Ihnen ja wohl bekannt. Verzeihen Sie mein Auftreten, aber ich kam nicht umhin, Ihr Gespräch zu hören. Normalerweise würde ich mit Mr. McKenzie und der 4 Augen sprechen wollen, aber da Sie bereits eingeweiht sind, Herr Matasch, ist es sinnvoll, wenn auch Sie dieser Unterhaltung beiwohnen. Keine Sorge, ich hätte mich hier sowieso nicht wegbewegt. Wer sind Sie überhaupt? Als Revisor der 6. Ebene bin ich der Tempus Fugit-Kongregation, Abteilung Bestandswahrung, zugeteilt. Auf gut Deutsch, ich sorge dafür, dass bereits vergangene Ereignisse nachträglich nicht mehr korrigiert werden. Sie kommen aus der Zukunft? Das ist ein sehr eingeschränkter Begriff, aber ich bin Zeitreisender und komme aus einem gewissen Blickwinkel betrachtet durchaus auch aus der Zukunft, wenn Sie so mögen. Sie sind also wegen meinem Missgeschick von vorhin hier? Das ging aber schnell. Nun, da wir zu einem anderen Zeitindex einen Eingriff in die Geschichte dieses Planeten registrierten, hatten wir alle Zeit der Welt, um eine Reise zu diesem Zeitpunkt zu organisieren. Hektik war keine im Spiel, wenn Sie das meinten. Ihr Missgeschick hingegen ist ein regelrechtes Desaster. Sie haben das Raumzeitgefüge empfindlich gestört. Ich habe einen Krieg verhindert. War das denn so schlimm? Sie haben keinen Krieg verhindert. Sie haben lediglich eine Verzögerung erwirkt. Der Krieg bricht dennoch aus, aber mit verheerenden Auswirkungen auf die Zukunft. Das verstehe ich nicht. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen, dass wir kurz vor einem Krieg stehen. Doch, Herr Matasch, genau das. Sehen Sie, viele Ereignisse in den Zeitlinien sind im Fluss und haben keinerlei oder nur geringste Auswirkungen auf die weiteren Geschehnisse. Sie reißen ein Blatt vom Baum, malen ein Bild oder andere Dinge. Sie sind bedeutungslos. Andere Ereignisse hingegen sind Fixpunkte, auf die man auf keinen Fall mehr Einfluss nehmen darf. Im besten Fall wird dadurch eine Periode des Leidens verkürzt oder verhindert. Im schlimmsten Fall wird es verlängert oder das Realitätsgefüge bricht zusammen. Das hätte für dieses Universum fatale Folgen. Ich komme da nicht mehr mit. Habe ich etwa das Universum zum Untergang verurteilt? Ich sehe, ich muss doch ins Detail gehen. Vielleicht wird Ihnen die Brisanz der Angelegenheit bewusst, wenn ich Ihnen einen kurzen Überblick über die nächsten Jahrzehnte gebe und Ihnen zeige, wie Sie sich nun entwickeln werden. Dulgar zückte ein Gerät aus seiner Jackentasche und platzierte es auf dem Tisch. Einige Tasten wurden gedrückt und eine Projektion hüllte uns ein. Es war, als befänden wir uns auf einem verdammten Holodeck der Enterprise. Wie verrückt kann der Tag denn noch werden? Ich war überrascht, wie gut Serge das Ganze aufnahm. An seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt. Wie ich bereits erwähnt habe, bewirkt Mr. McKenzies unüberlegtes Handeln lediglich einen Aufschub, bis der erste große Krieg des 20. Jahrhunderts ausbricht. Erst im November 1919 ist es soweit. In ihrer Arroganz, ihrer eigenen Überlegenheit gewiss, sicherten sich viele Herrscherhäuser im Jahrhundert zuvor Kolonien auf anderen Kontinenten. In ihrer Gier verleibten sie sich Länder ein, die ihnen nicht gehörten, und machten sich die heimische Bevölkerung untertan. Ebenso eifersüchtig wachen die Besatzer über ihr Territorium. Wegen angeblicher Grenzverletzungen durch französische Truppen in den Kolonien des Deutschen Reiches in Ostafrika kommt es zu unangenehmen Spannungen. Um den seit Jahren diplomatisch isolierten Gegner ökonomisch zu schwächen, schließen sich England und Frankreich zu einem Wirtschaftsembargo zusammen. Fortan werden alle Schiffe, die in der Nordsee kreuzen, aufgebracht und kontrolliert. Am 19.11.1919 kommt es zu einem tragischen Missverständnis, als ein deutscher Frachter in die Kontrollen gerät. Eine Geste wird falsch gedeutet und ein englischer Soldat befürchtet, dass man auf sie schießen wird. Able Raid William Hunt eröffnet das Feuer. Keiner überlebt. Im Deutschen Reich schlachtet die Propaganda das Ereignis aus und schürt die fremdenfeindliche Stimmung im Volk. Insgeheim hatten alle auf eine solche Gelegenheit gewartet. All die schönen neuen Waffen und Technologien, aber keine Möglichkeit, sie im Einsatz zu sehen. Überzeugt, der Krieg wäre binnen Monaten zugunsten des Reiches entschieden, erklärt der Kaiser Frankreich und England den Krieg. Das löst einen Flächenbrand aus. Ein kompliziertes System aus Bündnissen zwingt nahezu alle Nationen Europas in den Krieg. Es wird auf fast allen Kontinenten gekämpft. Europa, Afrika, Asien, Armeen aus Übersee werden mobilisiert. Der Konflikt dauert fast 7 Jahre an. Statt wie ursprünglich 17 Millionen ließen fast 36 Millionen ihr Leben. Was? Wieso? Zweiter Weltkrieg? Ich wusste, warum ich beunruhigt war, als sie anfingen, Nummern davor zu setzen. Am Ende ist Deutschland vernichtend geschlagen. Es wird aller Hochtechnologie beraubt, darf keine Armee mehr unterhalten und fristet seitdem ein Schattendasein in Europa. Aufgeteilt in Besatzungszonen muss die Bevölkerung wehrlos zusehen, wie die Bodenschätze ihres Landes ausgebeutet und sie selbst von den Alliierten als eine Art Dienerkaste behandelt werden. Faktisch wird aus dem Reich ein Vasallenstaat der Siegermächte. Deutschlands Bündnispartner Österreich verliert zwar Gebiete in Ungarn, bleibt aber souverän. Anders wie ursprünglich geschehen, blieben die monarchischen Herrschaftsstrukturen in Europa weitestgehend erhalten. Die Oktoberrevolution in Russland fand nie statt. Lenin wanderte mit einigen Getreuen bereits 1916 nach Südamerika aus. Dort etablieren sich nach dem Krieg die ersten Staaten nach kommunistischem Vorbild. Binnen kürzester Zeit stehen sich mit den USA und dem Pakt konföderierter sozialistischer Staaten Amerikas zwei erbitterte Rivalen gegenüber. Sie erwähnten vorhin einen Zweiten Weltkrieg. Das war in der ursprünglichen Zeitlinie, Serge. Er war noch schrecklicher als der erste. Leider folgt nun ebenfalls ein weiterer Weltkrieg. Und auch dieser forderte mehr Opfer wie der vorangegangene. Okay, dann lassen Sie mal hören, McFly. Anders wie ursprünglich geschehen, konnten die Türken im 19. Jahrhundert verloren gegangene Gebiete wieder wettmachen. Im Tohuwabohu der letzten Kriegsjahre eroberte das Osmanische Reich unter anderem den gesamten Balkan, den Norden Palästinas, Ungarn und Rumänien. Im Mittelmeerraum wurde es zur vorherrschenden Nation. Instabile Machtverhältnisse im Innern des Reiches konnten durch das Prestige der Gewinne wieder ausgeglichen werden. Es kam somit nicht zur Gründung des westlich orientierten Staates Türkei unter Mustafa Kemal. In den Folgejahren wachsen die Stimmen im Reich, ganz Europa beherrschen zu wollen. Unterdessen träumt Frankreich von einem neuen napoleonischen Reich, die Engländer vom allumfassenden Empire und verzetteln sich in Grenzkonflikte in den Kolonien. Im Sommer 1942 greifen die Türken an. Italien fällt in wenigen Wochen. Mit neuen Technologien wie Bombern, Kampfhubschraubern, leistungsstärkeren Panzern und Artillerie stehen die Türken auf breiter Front in Spanien, das durch einen Bürgerkrieg von 1940 geschwächt ist, an der Grenze zu Frankreich und erobern binnen kurzer Zeit das Bauernland Deutschland, das die Eroberer begeistert begrüßt. Hatten die Besatzer nicht in den Jahren zuvor Reformen blockiert und Aufstände blutig niedergeschlagen? Österreich, das sich bis hierhin zurückgehalten hatte, schließt mit dem Osmanischen Reich ein Bündnis und greift nun aktiv in die Kämpfe mit ein. Es fordert ebenso wie die Deutschen Rache für die Demütigung nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Was ist denn mit den Russen und den Amis? Schauen die nur zu? Die haben keine Möglichkeit, den Türken Einhalt zu gebieten, da sie eigene Konflikte ausfechten müssen. Die Japaner hatten ebenfalls ein Bündnis mit den Osmanen geschlossen und besetzten zu Beginn des Krieges Gebiete im Süden und Osten Russlands, das so vom Kriegsschauplatz Europa abgelenkt war. In Südamerika griff der sozialistische Pakt die USA an. In den Jahren zuvor wurde, von Japan und dem Osmanischen Reich finanziell und strukturell unterstützt, eine gut funktionierende Armee aufgebaut. Somit waren auch die USA gebunden. Um das Chaos perfekt zu machen, begehrte 1947 in einigen Kolonien Afrikas die Bevölkerung auf und es kam zu Massakern unter den Aufständischen. Und wie hoch ist der Bodycount im Zweiten Weltkrieg? Sagen Sie mir, wie viele soll ich denn noch auf dem Gewissen haben? In Grabenkämpfe verstrickt, dehnt sich der Krieg nach anfänglichen Fortschritten des Reiches auf lähmende 8 Jahre. Am Ende verloren die USA mehrere Südstaaten, Frankreich und England ihre Kolonien, dafür aber in Europa keine Gebiete. Israel wurde nie gegründet. Eine Koalition aus Irak und Syrien verleibt sich Restpalästina ein. Die Bevölkerung wird in einem unvergleichlichen Genozid ausradiert. Australien fiel an Japan. Russland konnte sich behaupten und beklagte keine Gebietsverluste. Mit all den Massakern und ethnischen Säuberungen auf beiden Seiten verloren über 62 Millionen Menschen ihr Leben. Doch es geht noch weiter. Im CERN machte JD Fortschritte und eine seltsame Entdeckung. Bevor ich jetzt weiter erzähle, habe ich an all die kleinen Klugscheißer da draußen noch eine Anmerkung. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass ich an dieser Stelle etwas von JD in einer alternativen Zeitlinie erzählen müsste. Aber weder habe ich einen blassen Schimmer, was in dieser alternativen Zeitlinie so abgegangen sein könnte, noch ist es für meine Geschichte von Belang. Aus diesem Grund gebe ich die Ereignisse in meiner eigenen Chronologie wieder. Aber zurück zu JD und seiner Entdeckung. Hey JD, ich habe gehört, der Direktor hat dir den Kopf abgerissen? Nicht ganz. Er baumelt zwar kopfüber auf dem Rücken, aber an einem kleinen Zipfel hängt er noch. Ach, mach dir nichts draus. Ich bin sicher, du kannst auch nichts für diesen ganzen Schlamassel. Hast du mittlerweile eigentlich irgendwas herausgefunden? In der Tat. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich warne dich. Gib mir direkt die Kurzfassung für Schulanfänger. Okay. Du hast mich übrigens auf die Spur gebracht. Ich? Wie das denn? Naja, dein Versprecher über Mesonen. Du hast sie Magneton genannt. Da kam mir der Gedanke, dass ich eine optische Darstellung des Magnetfeldes in unserem Labor erstellen müsste. Ja, und was soll das bringen? Weil das Experiment ist doch jetzt vorbei. Ja, aber bei dem Experiment entstand auch ein sehr starkes Magnetfeld, das in allen Gegenständen mit magnetischen Eigenschaften ihre Spuren hinterlassen haben sollte. Ich habe den ganzen Tag Messungen vorgenommen und mit der Software auf meinem Laptop das Ganze optisch umgesetzt. Du hast das Magnetfeld sichtbar gemacht? Ja, gut. Es hat ein paar Lücken und es fehlt hier und da an der Darstellung und noch was. Und schau her, was siehst du? Das Feld nimmt fast den ganzen Raum ein. Es beschreibt kontinuierliche Bahnen, bis es plötzlich einen Knick macht und sich sehr schnell verjüngt. Richtig. Und wo mündet es? Im Zentralcomputer des Labors. Heißt das jetzt, wir müssen dort weitersuchen? Ja, die Techniker sollten ihn wieder so weit hinbekommen haben, dass wir ihn auch hochfahren können. Dann werden wir weitersehen. Auf geht's! Ich bin gespannt, ob wir überhaupt etwas sehen werden. Der Computer, der scheint normal zu funktionieren, ja. Ich erkenne nichts Ungewöhnliches. Nur ein Bildrauschen auf dem Monitor. JD, das ist gar kein Bildrauschen. Komm mal ein paar Schritte zurück. Da kannst du es auch besser sehen. Wie? Moment. Da laust mich ja der Affe. Unglaublich, oder? Ich dachte auch zuerst, der Monitor hätte einen Schlag abbekommen, aber es ist ganz deutlich. Wie bei einer Fernsehübertragung, die eine andere überlagert. Quasi eine Art Schatten unter dem eigentlichen Bild. Und es bewegt sich. Nicht S-Jade, er. Sean! Dulga erzählte uns noch eine ganze Reihe von Schauergeschichten bis zur Jahrtausendwende, als Serge ihn endlich unterbrach. Ich kann das gar nicht fassen. Und all das hat Sean ausgelöst, nur weil der einen Mann angerempelt hat? Ich weiß, dass es seltsam anmuten mag, aber er ist ein Stein, der in ein ruhiges Gewässer geworfen wurde. Der Stein ist schon lange vergessen, aber die Ringe breiten sich auf dem Wasser immer weiter aus. Die Folgen von Zeitreisen können beträchtlich sein und unkalkulierbar. Hören Sie, Warum reisen Sie nicht einfach ein paar Stunden zurück und verhindern, dass ich in den Mann reinrenne? So einfach ist das leider nicht. Zeitreisen sind kompliziert. Uns lagen zu Beginn meiner Ermittlungen nur wenige Daten vor. Ich musste mir erst vor Ort ein Bild machen. Wenn ich nun wieder zurückreise, würde ich zweimal am selben Ort existieren. Das könnte... Lassen Sie mich raten. Ein Paradoxon auslösen, das das Universum auslöscht? Vereinfacht gesagt wäre das eine Alternative. Daher ist eine weitere Reise keine Option. Heißt das, wir haben keine Möglichkeit mehr, alles in Ordnung zu bringen? Mitnichten, Herr Mattasch. Noch können wir das Ereignis korrigieren und das Protokoll wiederherstellen. Protokoll? Sie meinen die Zeitlinie? Korrekt. Meine Herren, unser Auftrag liegt klar auf der Hand. Die Ermordung von Franz Ferdinand, dem Thronfolger Österreich-Ungarns. Fährt nicht alle Tage, dass man mehrere Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Oder besser gesagt, haben wird. Nach meiner anfänglichen Euphorie war diese Nachricht wie ein Schlag mit dem Eisenhandschuh in die Magengrube. Kann ein einfacher, simpler Rempler wirklich eine solch gravierende Änderung der Zukunft bewirken? Wenn man Dulga glauben kann, dann ja. Bezeichnet man eine solche Situation zutreffender als tragisch oder ironisch? Ein weiser Mann hat einmal gesagt, das Leben ist eine Hure, die ich persönlich kennengelernt habe. Im Moment jedenfalls bekomme ich ein Gefühl dafür, was er damit meinte. Dulga, Serge und ich saßen indes immer noch in der Holoprojektionsblase und ersannen einen Plan, um die Zukunft wieder in die richtige Bahn zu rücken. Dann rücken Sie mal raus mit der Sprache, Mr. Spock. Was für einen mordsmäßigen Plan haben Sie sich denn ausgedacht? Sollen wir etwa einfach mal kurz rüber ins Schloss spazieren und so mir nichts, dir nichts, es Franzerl über den Haufen ballern? Sei doch mal gleich ein bisschen leiser schon, bevor uns noch jemand hört. Für so etwas werfen die Ski in den Bau, ohne Verhandlung. Und niemand wird die Ski wiedersehen. Keine Sorge, Herr Mattasch. Solange wir uns in der Projektionsblase meines Holoemitters befinden, dringt kein Geräusch nach außen. Und hier in der Kneipe kann uns niemand hören? Besser noch. Niemand kann die Projektion sehen, wenn er sich nicht in der Blase befindet. Mr. Mackenzie, ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer dieser Mr. Spock sein soll, aber mein Name lautet Dulga. Wie auch immer. Wie kam sich dieser aufgeblasene Fatzke eigentlich vor? Kommt in seinem feinen Anzug hereinspaziert, verkündet das Ende der Welt und zeigt mit dem Finger auf mich. Etwas an seinem Auftreten war seltsam. Dafür, dass er zu Anfang auf eine professionelle Weise distanziert und emotionslos war, könnte ich schwören, er wäre im Moment geradezu fröhlich. Natürlich können wir nicht einfach so in die offiziellen Gemächer des Thronfolgers gelangen. Daher müssen wir eine Gelegenheit abpassen, wenn er sich wieder in der Öffentlichkeit zeigt. Und ich denke, nach der Nummer von vorhin wird das wohl eine ganze Weile dauern. Dulga tippte einige Male auf seinem Holodings herum. Als einige Informationen in einer mir unbekannten Schrift über das Display flimmerten, erhellte sich sein Gesicht. Mitnichten, Herr Mattasch. Derzeit befindet sich Franz Ferdinand im Rathaus, wo er von Landeschef Potjorek beruhigt wird. Er garantiert ihm, dass die weitere Route sicher ist und ihm und seiner Frau Sophie keine Gefahr mehr droht. Der Thronfolger will auf dem Weg zu seinem öffentlichen Auftritt am Museum zuerst ins Lazarett, wo Oberstleutnant Merizzi im Moment versorgt wird. Die Handgranate des ersten Attentäters hat ihm einige Verletzungen zugefügt. An der Lateinerbrücke wird Franz Ferdinands Chauffeur aus Versehen falsch abbiegen. Wenn ihm die Änderung der Route wieder einfällt, wird er stehen bleiben, um daraufhin zurückzusetzen. Das ist der ideale Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Das klingt, als hätten wir nicht mehr als viel Zeit. Es ist in der Tat Eile geboten. In etwa einer Dreiviertelstunde müssen wir am Zielpunkt sein. Das sehen Sie alles in Ihrem Gerät? Mich wundert gar nichts mehr. Wahrscheinlich hat er uns auf dieselbe Art und Weise gefunden. Ich muss gestehen, dass dieser Teil der Geschichte mehr Glück als echten Können zu verdanken ist. Ich verfolgte eine Spur, die sich in der Nähe der Kneipe verlor. Mich trieb mehr mein Durst hier hinein. Ha! Ich glaub's ja nicht. Scheinbar wissen Sie doch nicht alles. Allmächtig bin ich nicht, wenn Sie das meinen. Ich erwähnte ja bereits, dass Zeitreisen kompliziert sein können. Zudem hat man mich mit veralteten Geräten losgeschickt, die bei weitem nicht so präzise arbeiten wie die, die die Revisoren der vierten Ebene nutzen dürfen. Damit wäre ich Ihnen sicherlich schneller auf die Spur gekommen. Sie erwähnten die Lateinerbrücke. Die ist nur wenige Minuten zu Fuß von hier entfernt. Aber wie sollen wir es anstellen? Ich werde eine zeitgenössische Feuerwaffe organisieren. Jemand wird an der Brücke Posten beziehen und dann auf den Thronfolger schießen müssen. Bleibt nur noch die Frage offen, wer den Schützen spielen wird. Bei einem Attentat in der Öffentlichkeit falle ich aus. Sollte man mich tatsächlich festsetzen und jemanden aus dieser Epoche fällt meine Zeitreisetechnik in die Hände, könnte das katastrophale Konsequenzen haben. Ich werde es tun. Nein, Serge. Ich mache es. Ich habe uns den ganzen Ärger hier eingebrockt. Und es ist an mir, das wieder gerade zu biegen. Serge hat recht. Er ist ein Einheimischer, während Sie nicht in diese Zeitlinie gehören. Auf keinen Fall. Ich lasse nicht zu, dass er an meiner Stelle den Kopf hinhält. Sean, bitte. Du weißt nicht, worauf du dich da einlässt, Serge. Du weißt nicht, welche Konsequenzen drohen, wenn... Doch, Sean, ich weiß es. In einer Dreiviertelstunde werde ich wahrscheinlich tot sein. Jade, bring mir doch mal bitte den Ordner mit den... Oh, guten Morgen, Herr Direktor. Wie ich sehe, haben Sie auch die promovierte Klette mitgebracht. Reizend. Nein, ich werde mich heute nicht über Sie aufregen. Keine Chance, Sie vor Ihrer Pensionierung ins Grab zu bringen? Nein, Sie werden nicht mit meinem Blutdruck spielen, wie Ihre Ex-Frau mit Ihren Alimenten. Autsch, der war gar nicht mal so schlecht, Herr Professor. Ich wäre aber wirklich beeindruckt, wenn ich nicht aus sicherer Quelle wüsste, dass der Anblick Ihrer Frau als Gegenmittel für Viagra gilt. Apropos, wie ist sie eigentlich schwanger geworden? Es war doch wohl kein Veterinär im... Sie blödes Stück! Jungs, wenn ihr fertig seid, euch gegenseitig am Gemächt zu schnüffeln und den Starken zu markieren, ihr macht euch gerade vor dem Direktor zum Affen. Danke, Miss Allah. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten für mich. Nun, ich hatte Sie frühestens heute Nachmittag erwartet, aber ich gebe Ihnen fürs Erste einen Überblick über unsere bisherigen Ergebnisse. Ich habe gestern eine Magnetfeldtopographie des Labors erstellt. So konnte ich die Auswirkungen des Experiments vom letzten Montag sichtbar machen. Während des Versuchs bemerkte ich einen raschen Anstieg von Mesonen. Sie blieben mehrere Minuten stabil, bis sie zerfielen. Sehr ungewöhnlich. Das dachten wir uns auch. Sehen Sie hier. Das ist die Topographie, die Professor Dow erstellt hat. Anhand dieses Bildes gelangten wir zu dem Schluss, dass am Zentralrechner im Labor etwas Ungewöhnliches sein müsste. Daher fuhren wir den Rechner wieder hoch und entdeckten das hier. Moment, ich schalte mal gerade den Monitor ein. Sehe ich da gerade wirklich Ihren nichtsnutzigen Kompagnon als Schattenriss im Bild? Das ist Mr. McKenzie? Wie kommt er in den Rechner? Ich denke nicht, dass Sean sich wirklich in dem Zentralrechner befindet. Der Mesonensturm muss eine Art Abdruck im Speicher hinterlassen haben, als es sich durch Seans Körper in den Rechner entlud. Ist dieses Abbild denn dann überhaupt von Belang für Ihre Recherchen? Ich denke schon. Da sich der Schattenriss bewegt, können wir davon ausgehen, dass eine Kommunikation möglich sein sollte. Wie kommen Sie beide dazu, dass es lebendig ist? Ich hoffe, Sie lassen sich hier nicht allzu sehr von Ihrer Freundschaft zu Mr. McKenzie leiten. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber mir fiel beim Durchforsten der Datenbanken auf, dass scheinbar eine Verbindung zum Universalübersetzer des CERN besteht. Sehen Sie hier. Es wird ein ständiger Datenaustausch zwischen diesem Rechner und dem Server, auf dem der Übersetzer liegt, angezeigt. Welche Maßnahmen haben Sie bislang ergriffen? Wir haben bereits einige Kommunikationsmöglichkeiten durchgetestet. Optische Signale, Töne, Magnetfelder. Bislang aber leider ohne Erfolg. Was ist mit elektrischen Impulsen? Sie sollten ohne weiteres über das CL-Programm zumindest einfache Signale aussenden können. Jade und JD sahen sich mitleidig an. Warum musste ausgerechnet Professor Arschgesicht eine so gute Idee haben? Ohne ein weiteres Wort zu sagen, schnappte sich JD die Tastatur und ließ die Finger fliegen. Da! Das Bild schneidet Grimassen. Es sieht aus, als hätte er Schmerzen. Hör auf, JD. Ich beglückwünsche Sie. Unzweifelhaft haben Sie soeben einen ersten Kontakt herstellen können. Vielleicht gelingt es uns, mit einigen Modifikationen eine Kommunikation in beide Richtungen zu ermöglichen. Sie haben sich eine weitere Schonfrist erkämpft. Aber ich erwarte rasche Fortschritte, damit wir diesen Schlamassel endlich aus der Welt schaffen können. Daher gebe ich dir, Philipp, den Auftrag, Professor Doe mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber... Kein Aber. Du hast gerade gezeigt, dass du ihnen nützlich sein kannst. Viel Erfolg, ich muss noch zu einem Meeting. Scheiße, jetzt haben wir den auch noch an der Backe. Naja, Winter schien damit genauso unglücklich zu sein. Vielleicht kann er es ihm ja noch ausreden. Oh, bevor ich es vergesse, du schuldest mir noch 5 Euro. Bitte? Ah ja, die Wette, Jade. Ich habe gewonnen. Hier. Ich hätte gleich wissen müssen, dass es dämlich war, drauf zu wetten, ob du Winter zum Ausflippen bringen würdest. Naja, immerhin hat es heute länger gedauert wie sonst. Nachdem in der Kneipe Serge die Rolle des Schützen zugefallen war, bat er um eine Möglichkeit, seine Herkunft zu verschleiern. Er wollte nicht, dass seine Kinder und Iva mit der Schande leben mussten, ihr Vater sei ein Terrorist. Dulga organisierte ihm eine Waffe und einen neuen Pass. Er sagte einfach, er würde in der Zukunft alle Besorgungen machen und sie dann in der Vergangenheit in der Kneipe deponieren. Dann zog er beides hinter dem Blumenkübel bei unserer Sitzecke hervor. Scheinbar haben Zeitreisen auch ihre Vorteile. Serge hieß nun Gavrilo Princip und war offiziell Mitglied der Geheimorganisation Schwarze Hand. Von Dulga bekam er alle Informationen, die er für seine Legende brauchte. Danach tranken wir unser Bier leer, gingen zur Lateinerbrücke und stellten uns in eine dunkle Seitengasse. Dulga briefte Serge ein letztes Mal und ich zermarterte mir immer noch das Hirn. Serge! Wir sind soweit fertig. Ich sehe mich auf der Straße um. Ja, schon? Warum hast du dich eigentlich so schnell freiwillig für dieses Todeskommando gemeldet? Du hast doch Dulga gehört. Ich bin der Einheimische von uns dreien und du? Du gehörst nicht in diese Zeit. Wer weiß, was passiert, wenn du hier stirbst? Ernsthaft? Du hast eine Familie. Was meinst du denn, warum ich das hier tue? Als ich Dulga zuhörte, wie er über all diese schrecklichen Dinge berichtete, die passieren würden. Ich musste daran denken, dass es ein Todesurteil für meine Familie sein könnte, nichts zu tun. Wenn jemand anderes... Wer denn? Die Zeit ist zu kurz, um jemand anderen zu finden, der sich freiwillig mit der Waffe auf die Straße stellt. Nein, ich mache das. Ich kann ein wenig mit solchen Waffen umgehen. Und wer weiß, vielleicht wäre ich in der alternativen Zeitlinie sowieso tot. Es ist gleich soweit. Es tut mir so leid, Serge. Du konntest es nicht wissen. Es ist schon gut. Tu mir einen Gefallen. Ja, selbstverständlich. Sag meiner Frau Iva, was hier heute geschehen ist. Sag ihr, dass ich sie und meine Söhne liebe. Bevor ich noch etwas sagen konnte, drehte er sich mit wässrigen Augen weg, trat mit sicheren Schritten aus der Gasse auf die Straße und postierte sich auf der Brücke. Eigentlich hätte ich mich in diesem Moment schäbig fühlen müssen, aber plötzlich einsetzender Kopfschmerz erforderte meine gesamte Aufmerksamkeit. Verdammte Scheiße! Was ist los? Eine Migräneattacke oder sowas. Verdammt, Mann, mir brummt vielleicht der Schädel. Dulga richtete sein Hologerät auf mich und führte einen Scan durch. Was man damit wohl noch alles machen kann? Interessant. Was? Eine Temporalsingularität umgibt sie. Scheinbar hat sich die Dichte an Chronotachyon plötzlich erhöht und... Soll ich fragen oder werde ich die Antwort bereuen? Es könnte mit dem Grund ihrer Zeitreise zusammenhängen. Was könnte auch bedeuten, dass es schwierig wird, sie nach Hause zu bringen. Die Tachyonen... Schnell! Es geht los! Vom Ende der Gasse aus konnten wir Serge gut auf der Brücke stehen sehen. Der Wagen fuhr, wie von Dulga vorhergesagt, auf die Brücke, wurde langsamer und hielt schließlich, um zurückzusetzen. Serges Gesichtsausdruck hatte etwas seltsam Abgeklärtes in diesem Moment. Er hob die Waffe und drückte zweimal ab. Aus dem Wagen drangen Schreie. Der Thronfolger war tödlich getroffen, aber auch seine Frau war wohl verletzt. Die Menge hatte sich von ihrem Schock erholt und näherte sich Serge. Er hielt sich die Waffe an den Kopf und wollte abdrücken. Einen schrecklichen Augenblick lang wartete ich auf den Knall. Dann rissen ihn die Zuschauer zu Boden und entwendeten ihm den Revolver. Der Lynchmob war entfesselt. Mir grauste es. Ich wollte nur noch weg, so schnell es geht. Sehr gut, es hat funktioniert. Die Zeitlinie ist wieder repariert. Alles geschieht nun so, wie es schon immer geschehen ist. Geht Ihnen dabei einer ab? Es gibt keinen Grund, fröhlich zu sein. Da hinten knöpft sich der Lynchmob gerade Serge vor. Wenige müssen sterben, damit viele leben können. Auch wenn es herzlos klingen mag, aber das ist eine Tatsache. Serge hat erkannt, was die Alternative wäre und gehandelt. Haben Sie uns deshalb so bereitwillig den ganzen Quatsch aus der Zukunft erzählt? Sie wussten genau, wie Sie ihn manipulieren mussten, damit er sich hierfür hergibt. Nein, ich... Am liebsten würde ich Ihnen den Hals umdrehen. Toller Plan, aber die Kopfschmerzen meldeten sich unpassenderweise wieder zurück. Ah! Verdammt! Verschwunden. Schon wieder. Da kann man nichts machen. Ich werde wohl erneut suchen müssen. Und ich? Ich trieb erneut durch die Zeit. Epochen zogen vor meinen Augen vorbei. Ich hatte keine Ahnung, wo ich landen würde. Aber eins war sicher. Wenn mir der Kerl noch einmal über den Weg laufen würde, gibt's aufs Maul. Sie hörten die erste Folge von Timeshift nach einer Idee von Bernhard Schlags, Jens Ewald und Lars Konrad. Die Sprecher waren Lars Konrad, Andreas Pohl, Alexander Linz, Katja Linz, Bernhard Schlags, Sebastian Breit, Oliver Eis, Jens Ewald und Günther Jacobi. Musik, Schnitt und Regie Bernhard Schlags und Lars Konrad.